Im Kim-Il-sung-Stadion wurde ein historischer Gedenkstein, der vor Ort Anleitung der großen Menschen von Daek Doosan unter dem Motto »Glänze ewig das Kim-Il-sung-Stadion« errichtet. Am 29. Juli fand eine Enthüllungsfeier statt, an der die Funktionäre des Sportministeriums und der betreffenden Bereiche und die Belegschaft des Stadions teilnahmen. Die Teilnehmer legten an dem Gedenkstein Blumensträuße nieder. Das Stadion überliefert die revolutionären Tätigkeiten von den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, der anti-japanischen Heldin Kim Jong-suk und des verehrten Genossen Kim Jong-un, die sich große Mühe darum gaben, den Sportlern und Bewohnern noch bessere Bedingungen für Sport- und Kulturleben zu schaffen.